Meine eigene modische und damit auch gesellschaftliche Rettung war der Jutebeutel. Als ich im Teenageralter war, Schülerin der Oberstufe eines Gymnasiums, war es hip, naturfarbene Baumwolltaschen zu tragen, die man selbst bemalte oder beschrieb. Wahrscheinlich gibt es diese Form der Dissidenz gegen Marken und Kleidungsstandards in jeder Generation. Wir trugen Jutebeutel anstatt der H&M-Taschen aus falschem Leder. Wir trugen sie statt Markenlogos und wir drückten damit eine gewisse Indiness aus, ein Leben abseits des Mainstreams. Ich habe diese Jugendkultur immer noch sehr lieb. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, dann war ich auch deshalb Indie, weil ich es sein konnte. Weil es so wenig gekostet hat. Ich schrieb damals Texte für die Lokalzeitung. Der Lohn betrug 18 Cent pro gedruckte Zeile. Und es kam nie mehr Honorar zusammen als 80 Euro im Monat, in sehr, sehr guten Monaten. Außerdem bekam ich von meinen Eltern 30 Euro Taschengeld. Von diesem Geld habe ich alles bezahlt. Ausflüge, Restaurantbesuche, Tickets für Züge oder Konzerte und Kleidung. Natürlich wäre es unmöglich gewesen, 50 Euro für die weißen Converse auszugeben, die eigentlich dazugehört hätten. Aber Baumwollbeutel für 2 Euro, schwarze Basic-Kleider und so wenig Schminke wie möglich, das konnte ich mir leisten. Mit Mode und mit allem, was wir kaufen, drücken wir aus, wer wir sind. Das, was wir als unsere authentischen Bedürfnisse begreifen, macht uns im Kapitalismus erst zu unserem wahren Selbst. Wer es sich nicht leisten kann, Kaufentscheidungen zu treffen, wer also nie authentische Bedürfnisse entwickelt, sondern sich immer nur nach ökonomischen Zwängen richten muss, der entscheidet nicht selbst über seine Identität. Ich hatte Glück, dass billige Beutel und Unaufgesetztheit zum richtigen Zeitpunkt schick wurden. Ich konsumierte mich damit aus dem Nichts heraus.